Jennifer auf Koks. Ha ha ha. massakrieren und dann scheiße ich dir in den Kopf. Ich rede von verbrannter Erde, du Hühnerficker. $1,000.